Deutschlandradio Kultur. Radiofeuilleton im Gespräch. Radiofeuilleton im Gespräch, heute mit Jürgen König. Einen guten Morgen wünsche ich. Sogar in unseren Duden wurde das Wort schon aufgenommen. Googeln. 90% der Deutschen googeln, alle Welt googelt. Und so wurde dieses Unternehmen Google eine der großen Erfolgsgeschichten des Internets. Und es betreibt längst mehr als nur eine Suchmaschine. Google Earth, Google Maps, Google Books, Google Mail, Google Health. Insgesamt an die 50 Dienste bietet Google inzwischen an. Zu einer Internet-Weltmacht hat sich das Unternehmen entwickelt. Und was das konkret bedeutet, im Guten wie auch im Problematischen, das wollen wir heute Morgen hier besprechen. Und nicht nur das, Google und die Verlockungen des Web 2.0. Wie steht es um die Sicherheit im Netz? So haben wir diese Sendung genannt. Sie können uns anrufen, können Ihre Fragen stellen, etwa nach welchen Kriterien Google eigentlich seine Ergebnisse sortiert oder ob Sie Ihre Kreditkartennummer dem Netz anvertrauen können oder was Sie und Ihre Kinder beim Chatten beachten sollten. Solche Themen werden wir alle in den nächsten 2 Stunden diskutieren. Unsere Telefonnummer ist 0800 22 54 22 54. Unsere E-Mail-Adresse gespräch@deradio.de. Meine Gäste im Studio sind beide Fachjournalisten, Jörg Schiep und Gerald Reischl. Jörg Schiep hat zu diesen Themen schon rund 130 Bücher geschrieben, veröffentlicht in Fachzeitschriften, im Radio, im Fernsehen, im Internet natürlich. Gerald Reischl ist Redakteur beim Wiener Kurier, Leiter des Ressorts Digital. Von Gerald Reischl gibt es 11 Bücher. Im letzten Jahr erschien das Buch Die Google-Falle, die unkontrollierte Weltmacht im Internet. Herr Schiep, Herr Reischl, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind heute. Guten Morgen, hallo. Wir haben dieses Thema für diese Sendung gewählt aus Anlass der Computermesse Cebit, die morgen zu Ende gehen wird. Google und die Verlockungen des Web 2.0. Wie steht es um die Sicherheit im Netz? Hinter dieser Überschrift verbergen sich ja mehrere und sehr komplexe Themen und es ist, glaube ich, ganz sinnvoll, sie wenigstens ein bisschen zu ordnen. Ich würde gerne mit Google beginnen, also das Unternehmen zunächst mal vorstellen, dann die Macht Googles diskutieren. Und in dieser ersten Stunde würde ich dann auch gerne den großen Themenkomplex Einkäufe, Buchungen, Er- und Versteigerungen im Netz ansprechen. Dazu wird es sicher viele Hörerfragen geben. Den nicht weniger großen Themenkomplex Alternativen zu Google und Web 2.0, das große Online-Miteinander, Chatten, Mailen, Bloggen. Das alles würde ich gern ausführlich nach 10 Uhr besprechen, was natürlich nicht ausschließt, dass wir auch zwischendurch schon diese Themen streifen. Sie haben ja alle miteinander irgendwie auch zu tun. Meine Herren, da wir heute sehr viel über die Gefahren sprechen werden, über die Gefahren des Online-Shoppings, über den Schutz von Kreditkarten, über Spams, Viren, Trojaner, Gefahren des grenzenlosen Chattens, Internetkriminelle, großen Stils, ganz abgesehen von Google, das ist ja für Sie, Herr Reischl, hat man manchmal bei Lektüre Ihres Buches den Eindruck, das Böse schlechthin. Da wir also sehr viel zu klagen und zu warnen und zur Vorsicht zu mahnen haben, möchte ich doch wenigstens zu Beginn der Sendung einmal auch ansprechen, dass das Internet ein ganz wunderbares Medium ist oder sein kann. Haben Sie noch Erinnerungen an Ihre Zeit ohne Internet, Herr Schiep? Also ich dachte schon, Sie fragen mich, wann ich zuletzt gegoogelt habe, denn diese Frage hätte ich jetzt super gut beantworten können, gerade noch im Hotel. Ja. Aber die Zeiten ohne Internet, ja, manchmal erinnere ich mich daran, denn es war gar nicht so einfach, wenn ich Manuskripte abgeben musste damals. Ja. Entweder musste man die ausdrucken und mit der Post schicken oder ganz modern dann irgendwann auf Diskette speichern und zur Post bringen. Und da ist es doch heute einfach deutlich komfortabler. Also ich kann es mir kaum noch vorstellen, aber ich kann mich immerhin erinnern, wie es war. Herr Reischl? Ja, ich kann mich noch erinnern, wie ich meine ersten Artikel auf Manuskriptpapier noch geschrieben habe. Und Was ist Manuskriptpapier? Das war ein Papier und da durfte man den Artikel draufschreiben, drauftippen mit Schreibmaschine und da dürften pro Zeile nur 34 Anschläge vorhanden sein und musste man recherchieren. Dann ist man in die Zeitungsarchiv gegangen, hat sich durch dicke Wälzer gearbeitet, um Informationen zu suchen oder hat eine Bibliothek aufgesucht oder in eine andere Institution, wo halt Information vorhanden war und das geht halt jetzt alles auf Knopfdruck. Also ich könnte mir das Internet auch nicht wegdenken. Wie hat uns das Internet verändert? Naja, wir sind auf jeden Fall in eine Tempogesellschaft gewandelt, Alles geht auf Knopfdruck und etwas, wo ich früher vielleicht Minuten oder Stunden benötigt habe, schaffe ich jetzt in wenigen Sekunden mitunter, nämlich Information auf Knopfdruck zu bekommen. Ja, alles verfügbar und zwar sofort. Und das hat seine eben seine Vor- und seine Nachteile. Darüber werden wir ja heute mit Sicherheit sprechen. Das ist einfach toll zu wissen oder zu ahnen. Irgendwo muss doch diese Information vorhanden sein im Internet. Und man verlässt sich aber auch darauf, dass sie im Internet vorhanden ist. Und da ist der springende Punkt, man weiß nicht immer, ist diese Information, die ich dann gefunden habe, auch verlässlich. Und das ist natürlich in einer Bibliothek dann doch ein bisschen was anderes. Natürlich kann auch in einem Buch Unsinn drinstehen, das ist ganz klar. Aber im Internet kann eben jeder veröffentlichen. Und oft genug fragt man sich auch gar nicht, ist es nun verlässlich oder nicht, sondern man nimmt es oft genug sehr schnell einfach für bare Münze, was da steht. Ja, also ich nicht, aber Sie haben recht, die meisten machen das natürlich schon. Die gucken, was ist auf den ersten Trefferseiten von irgendeiner Suchmaschine und das muss dann anscheinend ja gut sein, sonst würde die Suchmaschine das nicht so hoch platzieren, so denken viele, nicht alle. Und da ist natürlich dann ein ganz großes Sternchen dran zu machen, denn das stimmt nicht immer. Ja, und außerdem sollte man bedenken, dass die Suchmaschinen ja nur das Oberflächenweb durchsuchen. Also das ist wirklich nur ein Bruchteil dessen, was es im Internet an Seiten und Informationen zu finden gibt. Ja? Sprich, das viel interessantere Internet, also die wirklich interessanten Informationen verstecken sich ja in der Deep Web, ja? Das um tausendfache größer sein soll als das Oberflächenweb. Dort sind ja wirklich die Informationen zu finden, nämlich, aber dort komme ich nur rein mit Benutzernamen, mit Passwort und so weiter. Mit Kreditkarte. Also bitte? Meistens muss man da ja auch bezahlen. Richtig, genau. Also so eine Suchmaschine wäre zum Beispiel interessant. Also jetzt ist das Stichwort Suchmaschine schon gefallen. Jetzt kommen wir mal zu unserem eigentlichen Hauptthema dieser ersten Viertel oder halben Stunde. Im Zentrum des Internets, ich glaube, man kann das so sagen, steht eine Firma, die längst keine Firma mehr ist, sondern, wie Sie, Herr Reischl, in Ihrem Buch meinen, eine Weltmacht im Internet. Das Imperium Google. Tariq Amir stellt es uns erstmal vor. Den Grundstein für Google legten die beiden Informatikstudenten Sergey Brin und Larry Page 1998 mit ihrer Internetsuchmaschine, die heute mit einem Marktanteil von über 70% alle Konkurrenten weit hinter sich lässt. Sie ist Teil der Firmenstrategie, die darauf abzielt, langfristig alle Informationen der Welt zu organisieren sowie allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Für diesen Zweck betreibt Google das wohl leistungsfähigste Computernetz der Welt, in dem laut Google mehr als 1000 Milliarden Webseiten gespeichert sind. Aus dem Zwei-Mann-Studentenprojekt in einer kalifornischen Garage ist mittlerweile eines der profitabelsten Unternehmen der Welt mit über 20.000 Mitarbeitern geworden und einem Börsenwert von zurzeit 102 Milliarden Dollar. Über die Jahre ist der Google-Kosmos um Dutzende neuer, gebührenfreier Informationsdienste gewachsen. Zu den bekanntesten gehören neben der Suchmaschine der virtuelle Globus Google Earth, der Kartendienst Google Maps, die Nachrichtenseite Google News sowie das Online-Archiv Google Books mit Millionen von Büchern. Auch E-Mail- und Büroanwendungen lassen sich mit Googles Hilfe online erledigen. Für den Zutritt zur Google-Welt hat das Unternehmen mittlerweile seinen eigenen Internetbrowser Chrome sowie das Betriebssystem für Mobiltelefone Android entwickelt. Mithilfe dieser Handy-Software will Google seine Dienste noch stärker auf die mobile Kommunikation ausdehnen. Finanziert wird all das mit Online-Werbung, die gezielt auf die Interessen des jeweiligen Nutzers zugeschnitten ist. Mit diesem Anzeigengeschäft macht der Konzern aus San Francisco 99% seines Umsatzes und allein im vergangenen Jahr 4,2 Milliarden Dollar Reingewinn. Tariq Amir mit einem Google-Steckbrief. Können Sie mir erklären, Herr Schieb, wie Google eigentlich funktioniert, also über welche technischen Einrichtungen Google verfügt, die diese Dienste dann möglich machen? Also was die Suchdienste anbelangt, ist es so, jede Suchmaschine, die heute aktiv ist, die hat sogenannte Crawler. Das sind Systeme, die durchsuchen das Internet, das sind natürlich Computerprogramme, keine Menschen, die das machen, die durchsuchen das Internet nach relevanten Inhalten, nach frei zugänglichen Inhalten, nach Webseiten. Das sind ja HTML-Dateien, wenn das mal so technisch definiert werden darf. Und gucken, was gibt es da für Wörter, was gibt es für Schlüsselwörter und was gibt es für Links wiederum auf andere Seiten. Und dadurch kann man sich durch das ganze Netz crawlen, das heißt also durch Schleichen sozusagen, durch Forsten. Und da im Grunde genommen kann man sagen, Google geht hin und versucht eine 1:1 Kopie von den frei zugänglichen Webseiten im Internet auf den eigenen Servern zu speichern. Das klingt jetzt relativ einfach, ist aber eine sehr komplizierte Angelegenheit, weil es gibt ja mehrere Milliarden Webseiten, nicht Websites, sondern Webseiten. Das heißt, man braucht sehr viel Speicherkapazität, man braucht sehr viel Technik, um das alles bereitzustellen. Und Google hat zigtausend Server weltweit, um die Millionen von Anfragen, die stündlich reinkommen, auch schnell zu beantworten. Das gelingt denen ja auch ganz gut. Die Antworten werden ja wirklich, egal zu welcher Tageszeit man online geht, innerhalb von Sekundenbruchteilen in der Regel beantwortet. Der springende Punkt, und das muss man wirklich erklären, für jemanden, der eine Suchmaschine befragt, viele glauben, wenn sie einen Suchbegriff eingeben, dass die Suchmaschine sich dann auf die Suche begibt, wo könnte denn was im Internet sein? Das kann natürlich nicht funktionieren. Eine Suchmaschine hat diese Arbeit quasi vorher gemacht, hat das Internet sich angeschaut, hat Register angelegt, Schlagwortkataloge, wenn man so möchte, wenn man das mit einer Bibliothek vergleichen möchte, und guckt dann quasi, auf welchen Webseiten kommen denn die Schlagwörter relevant häufig vor, die der Suchende eingegeben hat, und macht dann Vorschläge, auf welchen Webseiten man schauen kann. Das heißt, Google weiß nicht, wie es im Augenblick, in dieser Sekunde im Internet aussieht, sondern beim letzten Besuch. Und je nachdem, wie populär eine Webseite ist, wird einmal pro Tag, einmal pro Stunde, einmal pro Woche vorbeigeschaut. Mhm. Und das wird quasi 1:1 gespeichert und verschlagwortet. Rund 85% aller Suchanfragen in Deutschland laufen über Google. Stellt sich jetzt die Frage, nach welchen Kriterien werden die Ergebnisse präsentiert, nicht wahr? Man gibt einen Suchbegriff ein und bekommt dann immer die erste Seite, und das muss man ja zugeben, als Durchschnittsnutzer guckt man erstmal diese erste Seite sich an und eben nicht gleich auf Seite 17 oder 18. Herr Reischl, wie würden Sie die Kriterien, nach denen Google die Seiten bekannt gibt, definieren oder beschreiben? Ja, das Ranking ist ein großes Geheimnis. Das ist ja dieser Google-Algorithmus, nach dem halt Google wirklich die Treffer, die Positionen auch vergibt. Das ist ja dass das Problem, unter Anführungszeichen, viele Firmen wollen ja, dass sie weit oben sind im Ranking und beschäftigen sogenannte SEO Search Engine Optimizer, die natürlich Tricks finden müssen, um ja weit vorne gereiht zu werden. Ich weiß jetzt nicht, was das ist, aber das muss ich auch wissen. Ein Search Engine Optimizer ist eine Firma, die im Prinzip eine Webseite so programmiert, solche Schlüsselwerte auch einbaut in diese Seite, damit die Google Crawler, diese Roboter, vorbeikommen und sie als relativ hoch einstufen. Und je mehr dieser Tricks ich da eingebaut habe, die auch legal sind, ja, umso weiter oben wird diese Seite auch gereiht. Weil, wie der Herr Schieb auch gesagt hat, es ist wichtig, auf der ersten Seite zu stehen, denn es gibt ja laut Studien nur einer von 10 schaut auf die zweite Trefferseite, wenn er zum Beispiel Google befragt. Und nur 3% schauen sich überhaupt den 10. Treffer an. Das Wichtige in der Google-Suche ist das sogenannte Golden Triangle. Das ist, sind im Prinzip die ersten 6 Treffer. Und das geht dann rechts nach oben zu den AdWords, zu den Wortanzeigen. Das ist der springende Punkt, und das Interessante dabei ist natürlich, die ersten 2-3 Treffer hat sich immer Google reserviert mit den Wortanzeigen, die aber auch nur jeder zweite als eine solche erkennt. Das sind Anzeigen, die leicht pastellfärbig hinterlegt ist, wo auch Anzeige dabei steht, aber natürlich nicht erkannt werden als solche und eigentlich für viele als normaler Treffer gewertet werden. Und da klicken auch viele drauf, und so verdient ja auch Google das Geld. Und das kostet dann, also diese Online-Werbung, wir alle Google-Dienste sind mehr oder weniger kostenfrei für uns. Das macht es ja auch so sympathisch und so leicht zugänglich. Wir haben eben gehört, 4,3 Milliarden Dollar Reingewinn. Können Sie mal erklären, wie genau Google Geld verdient? Also mit Online-Werbung ist schon klar, aber wie genau funktioniert das, Herr Reischl? Na gut, es werden ja, wenn ich jetzt einen Suchbegriff eintippe in Google, werden rechts die sogenannten AdWords-Anzeigen eingeblendet. Das sind 4-zeilige Werbeanzeigen, wo halt Firmen wirklich, ja, ich suche eine Versicherung, bekomme ich rechts Anzeigen von Versicherungen geliefert. Das fällt gar nicht an jeden auf. Und dann ganz oben die ersten 2-3 Treffer sind auch solche Anzeigen. Wenn ich da jetzt draufklicke, bezahlt die Versicherung, die dort diese Wortanzeige geschaltet hat, an Google Geld. Ja, wie viel? Das können sein 50 Cent, das können auch sein aber 85 oder 90 Dollar. Mhm. Der teuerste Suchbegriff ist Mesothelioma, heißt der. Das ist eine Krebserkrankung, die auftritt, wenn man in einem asbestverseuchten Wohnhaus wohnt. Und solche Wortanzeigen werden von US-Anwälten geschaltet, weil sie davon ausgehen, jemand, der nach Mesothelioma sucht, hat eine Krebserkrankung, weil er in seinem verseuchten Haus wohnt, will den Hauserbauer klagen und rechnet damit, wenn er den Prozess, also mit der Vertretung beauftragt wird, dass diese 85, 90 Dollar locker wieder hereinkommen. Das heißt, wenn ich diesen Begriff eingebe, muss ich auch damit rechnen, dass ich Pharmafirmen finde, Spitäler, die dergleichen zum Beispiel gerade erfolgreich behandelt haben oder daran forschen? Genau, so ist es ja. Ich als Unternehmen kann diese AdWords ja buchen, ja, und kann gewisse Stichworte angeben, wo meine Werbung eingeblendet werden soll, wenn ein Internetnutzer nach diesen Worten sucht und nach diesem Begriff sucht. Herr Schieb, würden Sie auch sagen, dass Google ein problematisches Unternehmen ist, eine, wie schreibt Herr Reischl, eine unkontrollierte Weltmacht im Internet? Ja, um das jetzt auf das einzugehen, was Herr Reischl gerade sagt, das finde ich nicht problematisch, weil wenn ein Suchdienst kostenlos seine Serviceleistung anbietet, er muss ja irgendwo das monetarisieren, er muss ja irgendwie das refinanzieren, das muss ja bezahlt werden. Und auch selbst die Anzeigen, finde ich, sind grundsätzlich ja nicht schlecht. Im Gegenteil, wenn ich nach etwas suche und dann Anzeigen bekomme, die zu diesen Begriffen auch geschaltet sind, die ich eingegeben habe, kann das ja in der Regel auch für mich interessant sein. Nicht in jedem Fall, das ist gar keine Frage, aber sehr, sehr häufig, denn auch Google hat ja ein Interesse daran, dass die passenden Anzeigen geschaltet werden, die zum Thema passen, das ich eingegeben habe. Nur dann bin ich ja auch versucht, darauf zu klicken und nur dann wird das ja auch bezahlt. Nicht das Schalten wird bezahlt, das Klicken wird bezahlt. Und deswegen macht Google so wie beim Durchforsten des Internets und Bereitstellen der Informationen auf den Suchtrefferseiten auch eine Qualitätskontrolle bei den Anzeigen. Man kann also nicht jedes beliebige Wort einfach als Schlüsselwort definieren, um zu versuchen, dass bei beliebigen Schlüsselwörtern eine ganz andere Anzeige erscheint. Sagen wir mal, man gibt Wetter ein und will aber irgendwelche erotischen Seiten zum Beispiel verkaufen. Das geht nicht. Ne? Also um das mal ganz klar zu sagen, die Anzeigen haben immer was mit dem zu tun oder fast immer was mit dem zu tun, was ich eingegeben habe. Und sie sind auch gekennzeichnet. Ich finde, sie sind ausreichend gekennzeichnet. Also da gibt es eigentlich aus meiner Sicht überhaupt nichts zu kritisieren. Gut, jetzt haben wir Google erstmal vorgestellt und leicht problematisiert. Das werden wir gleich vertiefen. Jetzt machen wir erstmal eine Pause mit einer Wunschmusik von Jörg Schiep. Ja. Duffy mit Rain on Your Parade. Deutschlandradio Kultur. Heute im Gespräch die Journalisten Jörg Schiep und Gerald Reischl, die ihre Fragen beantworten können. Unser Thema heute Google und die Verlockung des Web 2.0. Wie steht es um die Sicherheit im Netz? 0800 22 54 22 54. Unter dieser Nummer können Sie uns bis 11 Uhr erreichen. Unsere E-Mail-Adresse ist Gespräch mit AE geschrieben, gespräch@dradio.de. Das Unternehmen Google haben wir eben porträtiert. Eine vielgestellte Frage dabei ist, kann Google die Spuren meines Googlens nachvollziehen? Kann Google ein Profil von mir erstellen, Herr Reischl? Aber ja, werden Sie sagen, in Ihrem Buch Die Google-Falle schreiben Sie, Google strebe die totale Kontrolle über das Internet und seine Nutzer an. Das ist mal eine steile These, gehen wir die Sache aber langsam an. Das ist ja für Nicht-Fachleute alles nicht eben einfach zu verstehen. Der Durchschnittsnutzer glaubt ja immer noch, er sei im Internet irgendwie anonym. Inwiefern, Herr Reischl, kann Google die Spuren meines Googlens nachvollziehen? Naja, ist einmal Tatsache, dass Google 9 Monate lang jede Suchanfrage speichert, die ich von meinem Computer aus getätigt. Jeder Klick, also jeden Begriff, den ich in die Suchmaske eingetippt habe, bleibt auf dem Google-Server und kann mir zugeordnet werden. Ja? Natürlich gibt es so, dass es ja IP-Adressen gibt. Die IP-Adressen sind sowas wie die Autokennzeichen auf der Autobahn. Sie sind natürlich nicht fix vergeben. Aber es gibt verschiedene andere Methoden, die Google anwendet, um mich zu erkennen. Sprich, es werden Cookies abgelegt. Also das sind kleine Programme, wo mein Surfverhalten, elektronische Krümel, Dateien, die da abgelegt werden, wo mein Surfverhalten mitgelockt wird, für welche Seiten interessiere ich mich, auf welcher Seite bleibe ich wo und wie lange. Und dann gibt es natürlich einige Patente, die Google angemeldet hat, wo es genau um dieses User-Tracking, also wie verfolge ich User, die Internet-Websurfer, User-Analyzing, wie analysiere ich und so weiter. Also das sind wirklich zum Teil Methoden, die wirklich an Geheimdienstmethoden auch erinnern. Ich habe in meinem Buch, ich glaube, ein halbes Dutzend davon vorgestellt. Die Patentschriften sind sehr kompliziert zu lesen, also für einen Laien wahrscheinlich gar nicht gleich durchschaubar. Aber da gibt es halt verschiedene, ein richtiges Netzwerk, was da zusammenbaut, damit die wirklich wissen, wer hat was gesucht. Das heißt, wenn Google es darauf anlegt, weiß Google sehr viel über mich, ob ich lieber Texte über Terrorattacken oder Forschungsergebnisse zu Goethe und Schiller lese. Herr Schiep, legt Google es darauf an, genau zu wissen, was ich mache? Also ich kann es natürlich auch nur orakeln, wie Herr Reischl auch. Also ein paar Fakten gibt es natürlich, aber was die eigentliche Intention ist, ist natürlich, kann man eigentlich nur Google fragen. Klar will Google... Die halten sich ja sehr bedeckt. Ja, eben, das ist auch der wirklich zentrale Punkt, wo man Kritik ansetzen muss. Ich finde, Google als Informationsportal, als Imperium, wenn man es mal so nennen möchte, ist mit Informationsherausgabe selber sehr, sehr zurückhaltend, also über sich, also um es sehr vorsichtig zu formulieren. Also da würden formulieren Sie ruhig ein bisschen unvorsichtiger. Okay, ich finde es unterirdisch. Ja, das hört sich doch schon Ich finde es unterirdisch, wenn man auch als Journalist versucht, da mal wirklich Tachlis zu reden und herauszufinden, was werden eigentlich für Daten erhoben, wie lange werden die gespeichert, zu welchem Zweck dienen sie? Also und als User würde ich mir schon wünschen, dass ich mir zumindest einen Eindruck Eindruck davon machen kann, was gibt es konkret über mich und dass ich also Transparenz habe, damit ich selber entscheiden kann, möchte ich das, weil das ja auch Komfort bedeuten kann, nicht muss, aber Komfort bedeuten kann. Beispiel, Sie haben eine Suchhistorie und können wirklich nochmal gucken, das nutze ich auch, wo habe ich vor einer Woche gesucht oder was habe ich vor einer Woche gesucht, da war doch eine tolle Seite, die hast du angeklickt, ich kann mich aber gar nicht mehr genau erinnern, was war der Suchbegriff, was war die Webseite, aber das war spannend, dann kann ich in diese Historie gehen, kann gucken, was habe ich an dem Tag gesucht und kann die Seite auf diese Art und Weise wieder aufspüren. Komfort finde ich gut. Mhm. Kann aber sein, dass Herr Reischel das gar nicht gut findet und das nicht möchte. Und er soll dann auch die Gelegenheit haben, das zu entfernen. Ist jetzt nur ein Beispiel. Bei dieser Suchhistorie immerhin bietet Google mir die Möglichkeit an, dass ich das sehe und auch wieder abschalten kann. Aber es gibt sehr viel mehr Informationen, die natürlich gesammelt werden über mich, die eben nicht transparent gemacht werden. Und das wird problematisch. Gar nicht mal so sehr nur. Wir dürfen uns auch nicht nur klammern an dieser Suchmaschine, weil Google hat ja zig interessante Dienste. Denken Sie mal, Sie können ja Ihren ganzen Tag mit Google verbringen. Sie lesen Ihre E-Mails mit Google Mail. Sie gucken bei Google Maps nach, wo das Restaurant ist, wo Sie abends hingehen wollen. Sie suchen, die benutzen natürlich selbstverständlich die Suchmaschine, geben vielleicht sogar, das macht wahrscheinlich kaum einer, aber bei Google Health ihre Informationen über Ihren Gesundheitszustand ein und. Es gibt jede Menge Dienste und wenn man die alle nutzt, dann macht man sich natürlich selber gläsern. Das ist gar keine Frage. Vielleicht machen wir an dieser Stelle einen Unterbruch, wie man in der Schweiz so schön sagt. Wir haben eine Höreranfrage von Margarete Noack, die betrifft Google Earth. Frau Noack, haben Sie noch 3 Minuten Geduld? Wir haben nämlich um 20:30 unsere Kulturnachrichten vom heutigen Morgen. Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch. Im Gespräch sind die Journalisten Jörg Schieb und Gerald Reischel. Über Google haben wir gesprochen und wie Google die Spuren unseres Googlens nachvollzieht. Monatelang werden die Daten gespeichert. Was Google mit diesen Daten macht, das sagt es nicht. Wir haben eine Hörerin, Margarete Noack aus Berlin. Guten Tag, Frau Noack. Hallo und guten Morgen an die Skatrunde. Es sind ja 3 Herren, ne? So ist es, aber wir spielen noch nicht Skat. Gut. Ohne Internet würden sie vielleicht Skat spielen. Aber gut, also das ist, wenn man Internet mal eine Weile nicht benutzt, dann entdeckt man sehr viel Kreativität in sich wieder und das ist auch was sehr Schönes. Aber ich habe mal eine sehr ernsthafte Frage und zwar, ist es rechtens, dass man über Google ins Fenster eines anderen Menschen schauen kann? Also ich sag mal Stichwort Bohlen, der ja auf diese Art und Weise sozusagen entdeckt wurde und ich finde das nicht so interessant. Ich meine, ich bin auch neugierig und finde das interessant, mal zu schauen, wo jemand wohnt, aber eigentlich finde ich, dass das ganz schön in die Intimsphäre geht. Also die Frage ist es rechtens, Sie meinen Google Earth, wie ich vermute? Ja, genau. Mhm. Ich habe noch, darf ich noch eine Frage? Aber immer zu. Eine kurze Frage stellen. Und zwar, was ist, wenn ich in einer Bibliothek google, kann man mich dann auch erkennen? Dann habe ich noch eine Frage und zwar, wir sollen die auch mal beantworten alle. Ne? Ja, die können wir hinterher beantworten. Okay, damit dann, ich bin auch Kumpel, dann sind sie mich gleich wieder los. dann habe ich noch so eine Zwischenfrage. Ist Google ein Enkel von Orwell? Mhm. Aber jetzt müssen wir erstmal beantworten. Sie können ja danach noch eine Frage stellen. Gut. Ja? Also die erste Frage war, kann man mit Google in die Fenster anderer Leute schauen sozusagen? Wer möchte antworten? Herr Schieb. Nein, die Fenster ist übertrieben, aber Google Earth kennt ja jeder und hat jeder schon benutzt. Ist ja auch eine witzige Sache und kann problematisch werden, wenn man bei berühmten Leuten, John Travolta zum Beispiel, kann man in den Vorgarten gucken und der hat da eine Boeing stehen. Das ist ja wirklich bekannt mittlerweile. Von mir aus kann man auch in den Garten von Herrn Bohlen gucken, aber das können Sie ja auch, wenn Sie mit dem Flugzeug drüber fliegen. Also ich bin jetzt kein Jurist, aber es ist, glaube ich, bislang vollkommen unbestritten, dass das legal ist. Es wird darüber gestritten, ob die Fahrzeuge mit den Kameras durch die Straßen fahren dürfen. Und da gibt es ja auch einige Städte, die sich dagegen versuchen. Um diese Bilder zu machen, die wir dann in Google Earth sehen. Ja, aber von Google Earth sind die natürlich aus dem All oder die Luftbildaufnahmen. Mhm. Und dann gibt es noch Street View. Das ist ein anderer Dienst, der ist da integriert. Da kann man dann quasi so wie ein Fußgänger durch die Straßen gehen und sich links und rechts umschauen und wirklich sehr detailreich auch sehen, teilweise die Hausnummern erkennen und so weiter. Das ist eine andere Frage. Ich denke, was man aus dem All sieht, das ist vollkommen unproblematisch. Habe ich jedenfalls bislang noch nie gehört, dass es da ernsthaft jemand versucht hat, da ausgetilgt zu werden, mit Ausnahme von Militär natürlich. Militäranlagen, die sind immer ganz schön ausradiert. Also das, denke ich, ist vollkommen legal und vollkommen unproblematisch. Herr Reischel, Sie nicken auch schon. Ja, na, es gibt ja nicht nur Google Earth, es gibt ja auch Virtual Earth von Microsoft, eben. Die können das Gleiche. Ja. Und die Satellitenperspektive, die Vogelperspektive halte ich auch für relativ unproblematisch. Sie wird ja seit Jahren schon von der EU auch genutzt, wo genau nachgeschaut wird, sind Flächen wirklich so groß, wie sie angegeben wird. Zum Beispiel in Österreich, kleine Seitengeschichte, hat man zum Beispiel festgestellt, dass Seegrundstückbesitzer ja, das Grundstück erweitert haben, indem sie halt Erde aufgeschüttet haben, den See kleiner gemacht haben, damit ihr Areal größer wird, hat man zum Beispiel auch mit einer Vogelperspektive entdeckt. Also ich sehe auch, dass Street View das problematischere ist, aber da gibt es ja sowieso das Versprechen von Google, dass sie Autokennzeichen unkenntlich machen, dass sie Gesichter unkenntlich machen, damit man nicht weiß, wer war dort, weil dort in Amerika den Fall gegeben, dass man wirklich Leute auch beobachten konnte, wie sie in Fenster eingestiegen, wie sogar eine Verhaftung war, auf Street View zu sehen. Ja, das heißt, was Frau Nuock auch noch wissen wollte, wenn sie in einer Bibliothek sitzt, kann sie da gesehen werden? Ja, das klingt jetzt auch so wirklich nach wirklich nach Orwell, das ist ja die dritte Frage. Nehmen wir das gleich zusammen. Das ist Google ein Enkel von Orwell? Nein, das halte ich für Quatsch. Und einfach, weil die Intention eine andere ist bei Google. Das geht nicht darum, irgendjemanden konkret und schon gar nicht persönlich auszuspionieren. Google will nicht wissen, was Herr Reischl persönlich für Trinkgewohnheiten hat oder ich. Also darum geht es ja gar nicht. Und natürlich, wenn ich jetzt in meine Bibliothek gehe hier in Berlin, dann weiß Google ja nicht, oh, der Herr Schieb ist da. Es sei denn, ich melde mich dann da an, natürlich mit meinen Google-Daten, dann ist zumindest diese Konstellation da. Aber da würde ich sagen, Entwarnung. Wobei, Frau Nuock, sind Sie damit einverstanden? Mit der Entwarnung? Ja. Ja, ich möchte noch einen Tipp geben an alle Zuhörer. Und zwar, ich denke, Internet ist gut fürs Altersheim, da man da virtuell flüchten kann, ja. Aha. Herr Reischl wollte auch noch was sagen. Ja, zu diesem Google Earth, zu dieser Geschichte Big Brother und Google. Es gibt aber sehr wohl, wird angedacht bei Google, und das habe ich im Zuge meiner Recherche des Buches in Mountain View erfahren. Ich habe mit dem Google Earth-Chef ein langes Interview geführt. Es wird sehr wohl überlegt, ein Live-Service Google Earth zu machen. Dann sieht die Sache natürlich anders aus. Nämlich gemeinsam mit der NASA soll ein Projekt entwickelt werden, wo praktisch Luftstationen rund um den Globus verteilt werden, wo wirklich live Bilder ins Internet geliefert werden. Aber ich glaube, da sind wir noch ungefähr ein Jahrzehnt davon entfernt. Vielen Dank. Ein Satz noch. Hören Sie mich noch? Selbstverständlich. Danach möchte aber Herr Stöbling was wissen. Ja, das ist auch richtig. Und zwar, ich denke, wenn die für Diktaturen ist Google, aber nicht nur Google, ich meine nicht nur Google, sondern insgesamt ist das Internet sehr willkommen. Was meinen Sie jetzt mit dem Hinweis auf die Diktatur und dass Google da ein gutes Machtinstrument werden könnte? So ist das, ja, das meine ich. Und das meinte ich eigentlich mit, ist Google ein Enkel von Orwell? Mhm. Ich habe das jetzt ein bisschen übertrieben gezeichnet, aber ja, gut, das ist schon mein Bedenken. Der Erklärung dienlich. Herr Reischl, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir nicht wissen, was Google mit den Daten macht. Sie schreiben in Ihrem Buch oder deuten an, dass Google sehr wohl schon Daten an zum Beispiel Staaten, an Regierungen weitergegeben haben könnte. Sagen wir mal vorsichtig, glaube ich. Naja, haben könnte, hat. Ja. Gut. In China ist es erwiesen, dass Google einfach kooperiert mit den chinesischen Behörden. Da fährt einmal die Eisenbahn drüber, wie man bei uns in Österreich so sagt, vielleicht auch in Deutschland. Also auch Zensurmaßnahmen gebilligt hat. Genau, richtig. Auch in Indien kooperiert Google mit den Behörden. Erst vor einigen Monaten wurde ein Orkut-User, das ist ein Nutzer, der im Netzwerk, ist auch so ein Social-Netzwerk, ein Web 2.0-Plattform, über eine indische Politikerin geschimpft hat, wurde ausgeliefert an die Behörden. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn Google mit China, Indien kooperiert, mit wem kooperiert Google sonst noch. Ja. Google ist eine US-Firma, hat die Zentrale in Mountain View in der Nähe San Francisco, und ich habe lange mit der Esther Dyson gesprochen, die Internet Lady, wie sie auch genannt wird, und sie hat gesagt, die ganze Problematik, die größte Problematik ist, dass Google die Arbeit für Behörden verrichtet, sprich Google sammelt Daten, bereitet sie schön auf, erstellt wunderschöne, detailgenaue Profile über Internetnutzer und erledigt damit die Arbeit, die sich zum Beispiel ein Geheimdienst leicht zunutze machen könnte. Und darin sehe ich die Problematik. Wenn Sie sich dadurch beunruhigt fühlen und Fragen dazu haben, rufen Sie uns an 0800 22 54 22 54. Bis 11 Uhr sind Jörg Schieb und Gerd Reischl hier bei uns im Studio. Jörg Stöbling aus Denkendorf bei Esslingen hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Stöbling. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben das Wort. Ja, ich habe eine Frage zu Google Maps. Ich arbeite in einer Beratungsstelle, die vor 2,5 Jahren umgezogen ist. Ohne unser Zutun ist unsere alte Adresse noch in Google Maps drin, die wir selber gar nicht dort reinfabriziert haben. Nun sind wir mittlerweile in einer ganz anderen Adresse zu erreichen, auch in einer ganz anderen Telefonnummer und so weiter. Wir haben jetzt verzweifelt versucht, schon seit längerer Zeit diese neue Adresse einzugeben und vor allem die alte auch zu löschen. Dieses ist nicht gelungen. Mhm. Jetzt vor allem die alte zu löschen ist die Hauptsache. Mal die Frage an die beiden Experten, gäbe es dort einen Tipp, wie man da vorgehen könnte, beziehungsweise auch die Frage, ob solche Fehler schon häufiger aufgekommen sind. Ich sehe hier nachdenkliche Gesichter. Ja, ich denke gerade nach. Es gibt, glaube ich, zwei Wege, bei Google Maps aufzutauchen. Einmal als Geschäftstreibender, da kann ich die Adresse natürlich jederzeit korrigieren. Ja, wir haben es versucht. Ja, da sollte es auch direkt gelingen. Und zum Zweiten geht Google hin und nimmt natürlich Adressinformationen von offensichtlich Gewerbetreibenden auch aus den üblichen Suchergebnissen und präsentiert die auch. Das heißt, es muss irgendwo eine Quelle geben, wo die falsche Adresse noch steht. Es gibt ja keine Google Maps Adressdatenbank, wo man seine Adressen da eintragen kann. Also bin ein bisschen ratlos jetzt, weil müsste man jetzt ganz konkret gucken, wo kommt denn diese falsche Information eigentlich her, und da müsste man es korrigieren. Wie lange haben Sie Ihr Büro schon in der neuen Adresse? 2,5 Jahre. Ui, dann müsste es schon längst aktualisiert sein. Also da dürfte wahrscheinlich, haben Sie schon direkt bei Google nachgefragt? Wir haben es halt online probiert, wir haben es bei Google Maps online probiert, aber da reagiert niemand. Nee, das glaube ich. Ja, also das ist einigermaßen ratlos. Also Herr Stöbling, wir müssen Sie mit einer gewissen Ratlosigkeit entlassen. Aber ich mache Ihnen ein Angebot, schicken Sie mir die Frage auf meine Webadresse. Mhm. Sie finden sie auf der Webseite googlefalle.com und dann werde ich Google kontaktieren und ich hoffe, dass ich eine Antwort bekomme. Es ist ja bei Google die Informationsfindung nicht so einfach wie auch der Herr Schieber. Das stimmt, ja. Und Google Falle mit Bindestrich? Ohne Bindestrich. Einfach in einem Wort. Ja. Vielen Dank. Danke. Jörg Stöbling aus Denkendorf bei Esslingen. Ja. Vielen Dank, Herr Stöbling. Man könnte doch dagegenhalten, wir haben jetzt über Daten, über den Umgang Googles mit den Daten gesprochen, man könnte ja dagegenhalten, dass Google absolut auf das Vertrauen der Nutzer angewiesen ist, dass mit diesen Daten sorgfältig umgegangen wird. Sollte es je einen größeren Datenskandal bei Google geben, meines Wissens hat es den noch nicht gegeben, aber vielleicht bin ich da auch nicht ganz richtig informiert, Herr Reischel nickt schon etwas spöttisch. Ich meine, der nächste Konkurrent ist ja nur einen Mausklick weit entfernt. Ist nicht das Vertrauen der Nutzer eine so große Währung für Google, dass man sich schwer hüten wird? Also die Daten sozusagen unbefugt weiterzugeben? Das sehe ich auch so, dass es grundsätzlich erstmal so ist, denn wenn der Hauch von Risiko besteht und gerade Gerüchte, die verbreiten sich ja relativ schnell, dass ich vollkommen transparent werde, dann ist es eine Frage der Zeit, bis man wirklich in der Tat den Rücken zugekehrt bekommt. Aber Google bekommt ja jetzt in den letzten 12, 18 Monaten schon ein bisschen Gegenwind, auch mitunter zu Recht natürlich, um das ein bisschen klarer zu ziehen. Und dann gehen User natürlich schnell hin und gehen zu einer Alternative. Allerdings ist Google schon so verpflanzt bei uns allen, das ist so eine Selbstverständlichkeit, dass man schon, also viele müssen wahrscheinlich richtig nachdenken, welche andere Suchmaschine gibt es denn, die ich nutzen könnte, sodass sie da natürlich schon einen kleinen Startvorteil haben. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, natürlich, also das Kapital werden die nicht so ohne weiteres verspielen. Und ein Punkt noch zu dem Thema kooperieren mit Behörden. Natürlich müssen sie ja auch mit Behörden kooperieren, weil sie können ja nicht geltendes Recht einfach missachten. Das geht natürlich nicht. Ne? Auch sie kooperieren natürlich auch in Deutschland mit Behörden, da wo es um Strafvollzug oder Strafverfolgung und so weiter geht. Nicht Strafvollzug, Strafverfolgung. Und so ist das in China natürlich auch. Da müsste sich eine Firma grundsätzlich fragen, will ich da mitmachen? Will ich auf dem Markt sein oder nicht? Also ja oder nein? Und wenn man sagt ja, dann hat man natürlich das Problem, dass man da mitspielt und muss sich äußern, oder Herr Reischel? Ich glaube auch, dass Google sich des Risikos wirklich bewusst ist, dass wenn irgendetwas bekannt würde, dass Google Daten verkauft hat oder jemanden gar Daten zur Verfügung stellt, dass das ganze Imperium zusammenbricht. Die User setzen auf Google, vertrauen Google. Wobei die Zahl jener, die auch skeptisch werden, meines Erachtens, wie Sie gesagt haben, seit 1,5 Jahren wirklich ständig stetig sinkt. Vor allem der Braus. Die Zahl der Skeptiker sinkt. Nein, die steigt, hoppala. Ja. Die User ja sinken. Wegen Ihrem Buch. nein, sondern es hat einige Vorfälle gegeben. Man braucht nur wegen den Google Chrome, der Browser. Der hat sich ja als Schnüffelbrowser auch entwickelt, vor dem der BSI, also das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, auch gewarnt hat und verschiedene andere. Aber ich warne insofern, als wenn ich Sie vor 2 Jahren gewarnt hätte, dass vielleicht die Deutsche Telekom Daten weitergibt, hätten Sie gesagt, was sind Sie nicht für ein Weltverschwörungstheoretiker? Bei der Deutschen Telekom sind die Daten sicher und man jeder weiß, was passiert ist vor einigen Monaten. Und das ist wieder Anlass für eine kleine Pause. Miles Davis hat sich Gerald Reischl gewünscht von der CD The Very Best of the Warner Brothers Sessions 1985 bis 91. Daraus Tutu. 0800 22 54 22 54 oder per E-Mail gespräch@deradio.de. Unter diesen Adressen können Sie Jörg Schieb und Gerald Reischl erreichen, so wie es Frau Beiß aus Braunschweig getan hat. Guten Morgen, Frau Beiß. Hallo, schönen guten Morgen. Meine Frage ist, gibt es denn eine Möglichkeit, die Anwendungen von Google zu nutzen und sich dabei aber trotzdem ein wenig dieser Google-Beobachtung zu entziehen? Zum Beispiel, indem man diese Cookies immer löscht? Oder gar nicht erst zulässt, das geht ja. Oder gar nicht erst zulässt, das geht ja auch. Also ja. Es würde zumindest das Ganze erschweren, weil wenn Sie keine Cookies speichern, dann sind Sie nicht ohne weiteres zuordnungsfähig sozusagen. Also die IP-Adresse, die mit dem Computer verbunden ist, die können Sie nicht unterdrücken, aber damit erschweren Sie das Profilieren, das Profil erstellen auf jeden Fall doch. Ja, kann ich die IP-Adresse nicht auch irgendwie wechseln? Die wechselt quasi automatisch in der Regel, wenn Sie über einen regulären Provider online gehen. Je nachdem, was Sie für einen Provider haben, haben Sie entweder jedes Mal eine neue Adresse oder Sie können bei vielen Providern auch explizit sagen, jetzt will ich raus, ich will wieder rein und habe wieder eine neue Adresse. Das heißt also, der Provider weiß natürlich, mit welcher IP-Adresse Sie unterwegs waren. Google aber natürlich dann nicht. Aber ich verwende zum Beispiel bei der Recherche, wenn es wirklich heikel ist und ich nicht möchte, dass eine Firma weiß, dass ich auf deren Website unterwegs bin, ich verwende auch Google, aber schalte einen Anonymisierungsdienst dazwischen. Ja. Was ist ein Anonymisierungsdienst? Da geht im Prinzip, dieser Service verschleiert meine Spuren. Das heißt, die Suchanfrage wird über verschiedene Server gelegt und Google weiß dann nicht mehr, woher die Suchanfrage wirklich konkret kommt. Und ich sitze zum Beispiel in Wien, starte meine Suchanfrage und Google glaubt, ich bin irgendwo in Deutschland zu Hause. Und damit können Sie wirklich Google also ein bisschen in die Suppe spucken. Ja, so wie Tor zum Beispiel. Ne? Genau, richtig. Ja. Aber zum Beispiel gibt es jetzt ein neues Produkt in Österreich, einen USB-Stick, den steckt man am Computer an, ist wurscht, den kann man mitnehmen. Und über diesen USB-Stick kann ich dann anonym surfen. Ja, macht die Sache aber sehr, sehr langsam, muss man schon sagen. Ja, wollte ich gerade sagen. Der Tor-Stick ist sehr langsamer. Dieses neue Service, ich habe es getestet, beides ist wirklich schnell und also wirklich fast vergleichbar mit dem normalen Surfen. Okay. Und wie heißt das? Das heißt No Tracks. Aha. Keine Spuren. Ja. Wie ist es denn? Wir benutzen bei uns bei der Arbeit den Google-Kalender. Da kann man dann halt auch von zu Hause mal reinschauen. Das ist der Vorteil. Und wir versuchen ein bisschen auch die Papierflut zu unterbinden. Aber da müsste ja Google dann auch Einblick haben. Ist das sinnvoll? Ich meine, wir sind jetzt kein wichtiges Unternehmen, aber wenn wir das Bundesamt für Strahlenschutz wären, dann würden Sie uns da wahrscheinlich abraten, oder? Ja, da würde Ihnen wahrscheinlich auch der Sicherheitsverantwortliche davon abraten. Da muss man immer abwägen. Natürlich, wenn ich meine Daten irgendwo speichere, habe ich nur bedingt Kontrolle darüber. Darüber muss man sich immer im Klaren sein. Das ist immer eine Güterabwägung. Wenn ich jetzt die Online-Dienste nutze, die es ja zahlreich gibt, um Fotos hochzuladen oder auch Texte oder Tabellen oder Spreadsheets hochzuladen, muss ich immer abwägen. Finde ich es bequem, dass ich es irgendwo kostenlos speichern kann und jederzeit und überall abrufen kann, dann habe ich aber das Restrisiko, dass nicht nur der Betreiber theoretisch reingucken könnte, wobei, was interessiert den letztlich Google, was sie für Termine haben. Sie haben recht, wenn sie jetzt eine wichtige Behörde wären, könnte es theoretisch anders sein, aber viel schlimmer ist natürlich, dass auch andere eventuell, wenn sie einen Server hacken, ich drücke mich jetzt mal ein bisschen populär aus, theoretisch da Zugriff drauf hätten. Das muss jeder individuell abwägen, was ist es mir wert, das kostet kostenlos und komfortabel nutzen zu können? Ist es mir das Restrisiko wert, das sicher sehr, sehr klein ist, aber vorhanden? Ist es mir wert, das zu machen oder nicht? Wenn nicht, dann muss ich eine eigene sichere Lösung finden, die bei mir selber im Büro oder so hinterlegt ist. Nicole Beiß aus Braunschweig, vielen Dank für Ihre Anfrage. Ich würde jetzt gerne Herrn Zervas aus Koblenz das Wort geben. Guten Tag, Herr Zervas. Guten Morgen. Ihre Frage, bitte. Ich habe mal eine Frage und zwar zu den Alternativen zu Google. Ich habe also vor einiger Zeit, bin ich auf eine Suchmaschine gestoßen, xquick.com. Ich glaube, die sitzt in Holland, in Amsterdam. xquick.com, ja. Oder xquick, gell? Ja, ja. xquick.com. Wie sicher sind die Daten bei denen eigentlich? Die machen also Werbung mit einer Aussage, dass bei ihnen die Adresse nicht gespeichert wird. Ja, stimmt. Sie haben auch das europäische Datenschutzgütesiegel erhalten, werden auch von anerkannten Datenschützern in Österreich empfohlen und Deutschland empfohlen. Also ich würde sagen, ja, das ist wirklich ein seriöses Unternehmen. Ja? Ja. Das ist sehr gut. Und dann gibt es ja auch noch die anderen Suchmaschinen, wie heißt sie, MetaGear? Ja, darüber hören wir, glaube ich, in der zweiten Stunde. Nach den Nachrichten, Herr Zervas, sprechen wir mit einem der Erfinder von MetaGear und wollen uns dessen Suchmaschine im Detail mal erklären lassen. Gut, dann Dankeschön. Ja, gerne, Herbert Zervas aus Koblenz. Jawohl, danke. War das. Cloud Computing heißt ein neues Zauberwort, auch auf dieser CeBIT heftig diskutiert, funktioniert ungefähr so, dass man sich als Unternehmen nicht mehr teure Software kauft, sondern die gewünschte Software als Dienstleistung nach Bedarf bei einem Cloud-Betreiber mieten kann. Diese Programme laufen dann in riesigen Rechenzentren, auf die die Unternehmen dann zugreifen können, dank eben schneller Internetverbindungen. Ist da nicht die Gefahr der Datenattacke, des Datenabgriffs besonders groß bei diesen zentralen Rechnern? Ja, na, Cloud Computing wird ja das große Thema sein. Mit dem rechnet auch Google. Ich war kürzlich bei einer Diskussionsveranstaltung, da war die Google-Lobbyistin, die Frau Gröber-Riel, auch dabei und die sagt, ja, Cloud Computing wird das Thema für sie werden, weil das ist ja nicht nur so, dass ein Nutzer oder eine Firma das nutzen wird können, sondern auch jeder normale Internetnutzer hat dann mehr oder weniger seine Online-Festplatte. Ich glaube, Entschuldigung, wer das E-Mail-System von Google nutzt, dessen E-Mails werden jetzt schon auf Zentralrechnern gespeichert. Genau, und künftig ist es so, dass ich im Prinzip nur mein Notebook habe oder meinen Computer und dieser Computer, dieses Notebook ist Zugang zu meiner Online-Festplatte, die sich irgendwo in dieser Internetwolke, darum Cloud Computing, befindet. Und dort liegen alle meine Daten, ja, von Musik, Videos bis halt Texte. Und das wird natürlich eine heikle Geschichte insofern, als ich muss dem Betreiber dieser Cloud, dieser Wolke, wirklich vertrauen, dass er nichts anstellt mit meinen Daten. Und Google wird ein Anbieter sein, Microsoft wird ein Anbieter sein, also es wird viele, viele Firmen geben, die solche Online-Festplatten, so eine Wolke zur Verfügung stellen werden. Ist das eine Entwicklung, die einfach kommen musste oder die man auch hätte aufhalten können? Was halten Sie davon? Sie sind so bedeckt bis jetzt. Naja, ich würde sagen, wenn es darum geht, Musik, Fotos, Videos irgendwo abzuspeichern in einer Online-Festplatte, damit ich, wenn ich dann auf Reisen bin, weltweit auf diese zugreifen kann, hätte ich nichts dagegen, würde ich wahrscheinlich auch machen. Mhm. Ich würde wahrscheinlich nicht meine Honorarnoten, meine Steuererklärung oder solche Dinge in einer Internet, also auf einer Online-Festplatte ablegen, weil ich wirklich nicht weiß, wer da noch Zugriff haben kann. Herr Schieb, wie sehen Sie das? Im Grunde genommen ähnlich, wobei man natürlich auch sagen muss, dass man natürlich jederzeit die Möglichkeit hat, seine Daten auch zu verschlüsseln und so zu verschlüsseln, dass eigentlich nur mit extremst Aufwand diese Daten dann rekonstruiert werden könnten von jemandem, der eigentlich keinen Zugriff drauf haben darf. Denn natürlich, meine Cloud Computing richtet sich nicht an Leute, nicht ausschließlich an Leute, die irgendwelche Partyfotos hochladen wollen, sondern es ist ja auch eine Geschäftsidee, also eine Lösung für Unternehmen. Und die fragen natürlich als allererstes nach Sicherheit. Das heißt, das ist jetzt keine Frage, die die Anbieter überraschen kann. Da werden natürlich auch schon Lösungen angeboten. Aber da sind wir wieder an derselben Stelle. Es ist eine Güterabwägung. Natürlich ist man irgendwo sicherer, wenn man das alles selber in der Hand hat. Aber nicht jeder kann es. Dann ist es auch eine Kostenfrage, denn Netzwerke und Server zu betreiben und so weiter, das ist eine sehr aufwendige und kostspielige Angelegenheit. Und es kann sehr viel günstiger sein, als Firma sich im Cloud-Bereich da sozusagen zu bedienen. Google und die Verlockungen des Web 2.0. Wie steht es um die Sicherheit im Netz? Unser Thema auch in der nächsten Stunde. Dann wird es zunächst gehen um Alternativen zu Google. Wir sprechen mit Dr. Wolfgang Sander-Beuermann, einem der Erfinder der Suchmaschine MetaGear. Und danach gibt's dann all Ihre Fragen zum Thema Einkaufen, Buchen, Versteigern, Ersteigern im Internet. Und Web 2.0 wird uns auch beschäftigen. Bis gleich.